Der Wall feiert Geburtstag. Wallfest am 30. Mai. Mit verkaufsoffenem Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Und mit Kunsthandwerk, Stelzenläufern, Zauberer, Kinderprogramm sowie ganz viel Musik. Stargast Franziska Urio. Für viele die beste Sängerin, die je bei DSDS dabei war. Das Wallfest 2010. Ein Fest für die ganze Familie.